Trauernde Jugendliche zünden Kerzen an für die 16 Jahre alte Schülerin, die gestern ihren schweren Stichverletzungen erlegen ist, 3 Tage nach der Messeattacke eines streng religiösen Juden auf die Schwulenparade in Jerusalem. Und mehrere tausend Menschen gehen zu Demonstrationen, fordern ein Ende von Hass und Gewalt nach dem tödlichen Brandanschlag auf eine palästinensische Familie im Westjordanland. Aber die Frage nach dem Warum, nach den Motiven, wird in Israel kaum gestellt und nicht beantwortet. Deshalb sagt der palästinensische Präsident Abbas: Ministerpräsident Netanyahu und Staatspräsident Rivlin haben mich angerufen und mir ihr Beileid ausgesprochen. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich muss sagen, wir werden diese Situation nicht weiter ertragen und wir können auch nicht schweigen. Gewalt und Terror werden wir uns nicht beugen. Abbas hatte sich mit Vertretern der israelischen Meretz-Partei getroffen, dem Rest der linken Opposition. Die Armee sucht nach eigenen Angaben nach den Tätern. Sie werden unter den jüdisch-israelischen Siedlern im Westjordanland vermutet. Auch der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet untersucht, ob es einen Zusammenhang mit anderen Attacken von Siedlern gegen Palästinenser gibt. Brandanschläge auf Moscheen etwa. In 2 Kliniken in Israel kämpfen der 4 Jahre alte Bruder und die Eltern des getöteten Jungen ums Überleben. Ein Verwandter der Dawabches sagt dort: Ich bin absolut sicher, dass sie die Terroristen fangen werden. Aber ich bin mir auch sicher, dass sie keine gerechte Strafe bekommen werden. Das steht jetzt schon fest. Von jüdischem Terror hatten Ministerpräsident Netanyahu und einige seiner Minister sehr bald nach dem Brandanschlag gesprochen. An ihre Adresse sagt der Politikwissenschaftler Yair Shelek vom Israel Democracy Institute: Lo maspik legenot le'achar maase. Diese Taten zu verurteilen, das reicht nicht. Ich glaube zwar, dass es auch die streng Religiösen ernst meinen, wenn sie diese Taten verurteilen, das will ich nicht anzweifeln. Aber wir müssen jetzt wirklich etwas gegen die Hetze vor der Tat unternehmen. Der Politikwissenschaftler meint Äußerungen wie die des Parlamentsabgeordneten Bezalel Smotrich, der die Schwulenparade in Jerusalem als Abscheulichkeit bezeichnet hatte. Der verteidigte sich gegen Kritik und sagte, er werde dagegen kämpfen, wenn jüdische Familienwerte besudelt würden. Smotrich gehört der Partei Jüdisches Heim von Bildungsminister Bennett an. In diesem politischen Klima lassen israelische Internetnutzer ihren Ansichten freien Lauf und greifen Staatspräsident Rivlin an. Er schäme sich für den Brandanschlag auf die palästinensische Familie, hatte Rivlin erklärt. Angesprochen auf ihren Facebook-Kommentar dazu, erklärt etwa diese Frau: Ich habe geschrieben, dass Reuven Rivlin nicht mein Präsident ist, dass er mich nicht vertritt. Er soll eine Ohrfeige bekommen und nach Gaza gehen. Da kann er dann die Araber vertreten. Überhaupt, die Polizei verdreht die Dinge, schürt sie weiter und zeigt mit dem Finger auf die rechte Öffentlichkeit. Der israelische Inlandsgeheimdienst ist aktiv geworden, nachdem das Staatsoberhaupt auch Morddrohungen bekommen hat. Die Bürger hält das von weiteren Angriffen nicht ab. Ich stehe hinter dem, was ich gepostet habe. Ich habe ja schließlich nicht zum Mord aufgerufen. Aber so wie Rivlin sein eigenes Volk verurteilt, ist er für mich menschlicher Abschaum, widerwärtig. Das ist doch keine Hetze, wenn ich das sage, sondern meine Meinungsfreiheit.